I-I-I. Steigen. Steigen, stieg, gestiegen. Schreiben. Schreiben, schrieb, geschrieben. Bleiben. Bleiben, blieb, geblieben. Treiben. Treiben, trieb, getrieben. Entscheiden. Entscheiden. Entschied, entschieden. Leihen. Leihen, lieh, geliehen. Scheinen. Scheinen, schien, geschienen. Vergleichen. Vergleichen, verglich, verglichen. Streiten. Streiten, stritt, gestritten.